Zeuge Fritz Gahr, Fuhrunternehmer, 60 Jahre alt, 83. Verhandlungstag, 28.08.1964. In englische Gefangenschaft geraten, wurden 46 entlassen. Jawohl. Während Ihrer Dienstzeit in Auschwitz sind Sie befördert worden zum? Unterscharführer. Unterscharführer. Und was hatten Sie dort zum Schluss für eine Stellung? Ich hatte in der Bracherhalle die Aufsicht über die Fahrer und so weiter sozusagen als untergeordneter Spieß. Als untergeordneter Spieß. Jawohl. Der Spieß hatte ja nun in erster Linie sich nicht mit den technischen Dingen zu befassen, sondern mit den verwaltungsmäßigen, also das heißt mit den allem, was zum Dienst gehörte, dass die Leute richtig angetreten sind und dass sie richtig behandelt wurden und so weiter, gekleidet, entlohnt und so weiter wurden. Haben Sie das gemacht? Jawohl, aber ich hatte mit der Entlehnung und so weiter hatte ich nichts zu tun, das ging von der Stabskompanie aus. Ja. Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Aussage auf ein Tonband nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Jawohl. Nun, wie lang dauerte Ihre Grundausbildung? Die dauerten vom Oktober bis Weihnachten. Bis Weihnachten 1940. 40. Nachdem Sie ausgebildet waren, wo wurden Sie da eingesetzt? Ich habe die Ausbildung nicht ganz beendet, sondern wurde gleich in der Fahrbereitschaft als Fahrer übernommen. Von der Fahrbereitschaft als Fahrer übernommen. Und wann war das? Das war Januar, also kurz nach Weihnachten, nach Weihnachtsurlaub, kam ich, zwischen Weihnachten und Neujahr, kam ich in die Fahrbereitschaft. 1941? Jawohl, das heißt, kam noch 1940, zwischen Weihnachten und Neujahr ungefähr war ja die Zeit. Und bei dieser Fahrbereitschaft mussten Sie was fahren? Ich habe durchschnittlich, anfangs habe ich Verschiedenes gefahren, zum Teil Wäsche, hier mit Herrn Breitwieser, jede Woche einmal und dann Brot fahren. Ich war damals noch nicht ausgelastet mit Brot, da kamen verschiedene Fuhren dazwischen. Dann ab 41 habe ich nur mehr Brot gefahren. Ab 41 nur mehr Brot, bis wann? Bis 32, es kann im Januar, Februar, die Zeit kann ich nicht genau sagen, da habe ich meine Waren abgeben und zu mir zur Brauhalle kommen. Im Januar, Februar 1941? 43. Ja. Da haben Sie Ihre Waren abgegeben und sind? Dann in die Brauhalle, habe die Brauhalle übernommen. In die Brauhalle. Jawohl. Nun, sagen Sie, wer war denn Ihr Vorgesetzter? Mein Vorgesetzter war Untersturmführer Wiegand. Wiegand? Jawohl. Untersturmführer Wiegand? Jawohl. Und wer war Ihr Disziplinarvorgesetzter? Wer konnte also zum Beispiel entscheiden über Strafen und über Urlaub, ja? Das dürfte wohl der Lagerkommandant Hiss sein. So hochgleich? Hatten Sie dazwischen keinen? Nur das heißt, Urlaub und so etwas war da der Spieß von der Stabskompanie. Der Spieß von der Stabskompanie. Ja. Nun, sollten Sie eigentlich wissen, dass der Spieß zwar viel zu sagen hatte, wenn es zum Urlaub ging, aber zu genehmigen hatte er ihn letztlich nicht. Damit habe ich mich nie befasst. So. Nee. Haben Sie in dem Lager auch den Adjutanten Mulka gekannt? Ja. Und was hatte der denn für eine Stellung? Das kann ich, darüber kann ich keine Auskunft geben. War das auch ein Vorgesetzter von Ihnen? Ja, als Adjutant, ja. Als Adjutant. Nun, sagen Sie mal, Herr Zeuge, als Sie noch nicht in der Prahalle waren, haben Sie verschiedene Fahrten gemacht. Sie sagten, Sie wären nach 41 hauptsächlich mit Brotfahren beschäftigt gewesen. Jawohl. Sind Sie nicht auch mal nach Dessau gefahren? Das war schon ganz zeitig. 41 war das, Sie bin ich einmal nach Dessau gefahren. Das stimmt. Aber das war ganz zeitig im Frühjahr. Im Frühjahr 41? Jawohl. Und was haben Sie in Dessau getan? Das weiß ich leider nicht. denn ich habe wohl Kisten geladen in Dessau, aber den Inhalt und so weiter, den konnte ich nicht, denn ich habe keine Papiere in die Hand bekommen. War da noch jemand dabei? Jawohl. Wer war das? Na, Rein. Es war Rein. Ja, ich weiß nicht, Reinhold oder Reinige, oder wie er heißt. Das genau. In welchen Reinige. Dienstrang hatte der Mann? War also er Ihnen gleichgeordnet? Oder? Nein, ich will mich nicht festlegen, ob er Oberscharfier oder Hauptscharfier war. Das kann ich heute nicht mehr genau sagen. War das der Transportführer? Der war Transportführer. Und hatte der auch die Papiere? Der hatte auch die Papiere. Und der hat auch die Kisten angefordert? Ja, das weiß ich nicht, was er angefordert hat. Ich habe jedenfalls mit ihm den Fahrtbefehl bekommen, nach Dessau zu fahren. Ja, und wo haben Sie denn die Kisten abgeholt? Ja, in einer Fabrik. In einer Fabrik? Er hat ausgesehen wie so eine Art Zuckerfabrik, so viel ich mir entsinnen kann. Aber das kann ich leider nicht mehr genau bestimmen. Hat an dieser Fabrik nichts dran gestanden, was Nein. das für ein Werk war? Die Möglichkeit kann bestehen, aber ich habe vielleicht da nicht Obacht gegeben. Ich kann ja, mich nicht da festlegen. Und die Kisten, die Sie eingeladen haben, waren nicht beschriftet? Nein, da war nichts drauf. Und jedenfalls, ich habe da keinen Wert drauf gelegt, dass ich sagen kann, dass da was draufgestanden wäre. Und wer hat denn den Fahrbefehl damals unterschrieben, bis Sie nach Dessau gefahren sind? Das war alles Hess. Ich habe nur Fahrbefehle von Hess. Von Hess? Jawohl. Dem auch Kommandanten des Lagers? Jeden Sonnabend und Sonntag hatte ich immer meine Fahrbefehle. Ich bin auch jeden Sonnabend rausgefahren, immer nur vom Hess. Die waren immer vom Hess unterschrieben. Na. Brauchten Sie auch, wenn Sie innerhalb der großen Postenkette gefahren sind, Fahrbefehle? Nein. Nicht? Wer hat Ihnen denn da den Auftrag gegeben, wenn Sie Fahrten innerhalb der großen Postenkette machen mussten? Ich habe jeden Tag meinen Dauerauftrag gehabt zum Brotfahren. Da war einer von der Verwaltung, der mitgefahren ist, der verantwortlich war für das Brot. Und jeden Früh um 8 Uhr musste ich vor der Fahrbereitschaft stehen, da kam er mit dem Kommando. Eingestiegen zur Bäckerei und so ging es den ganzen Tag bis zum Abend. Mhm. Nun, Sie sagten, 43 wären Sie da nach der Praher Halle gekommen. Wann ja. war das ungefähr? Im Frühjahr. Im Frühjahr? Ja. Und von dieser Zeit ab haben Sie nicht mehr selbst gefahren? Nein, habe ich nicht mehr gefahren. Nun, was haben Sie denn dann den ganzen Tag getrieben da, wenn Sie nicht mehr gefahren sind? Ich habe Telefondienst, die Hauptsache war Telefondienst. Das Telefon musste dauernd besetzt sein, und zwar wegen Fliegeralarm. Und Lacheralarm. Es dürfte nicht verlassen werden. Telefonbesetzt. Telefonbesetzt, jawohl. Ja. Nun sind bei dieser Telefonbesetzung auch Anforderungen gekommen auf LKWs, zum Beispiel zum Entladen von Häftlingen. Nein, die konnte ich ja nicht bekommen. Und zwar aus dem Prinzip, die Wagen sind jeden Früh. Um 7 Uhr mussten die raus, die mussten spätestens bis um 7:30 mussten die in der Hauptfahrbereitschaft stehen und von dort wurden sie eingeteilt. Wo war die Hauptfahrbereitschaft? Im Lager 1. Im Lager 1? Jawohl. Und von dort aus gingen die an ihre Arbeit. Und wann kamen Sie zurück? Ja, das war sehr verschieden. Viele sind abends in die Kantine gefahren, haben Abendbrot gemacht, nach zur Rückmeldung und so weiter. Und dann kamen sie erst in die Brachhalle gefahren. Und wo waren die Wagen nachts? Nachts standen die in der Brachhalle. Und war nachts das Telefon auch besetzt? Nachts, jawohl. Und wurden nachts Waren angefordert unter Umständen für Entladung von Häftlingen? Das ist mir weniger bekannt, denn da war der Fahrer vom Dienst zuständig. Ich war ja abends nicht mehr da. Sie waren abends nicht mehr Nein, da? Um 5 Uhr war mein Dienst beendet. Mhm. Haben Sie überhaupt jemals Waren abgestellt für die Entladung von Häftlingen? Dazu war ich nie berechtigt. Ich meine, auf Anforderungen natürlich. Nein, da konnte ich ja nicht. Ich hatte den Tag über ja keine Waren außen. Höchstens, dass einer in der Werkstatt war und wird ein Wagen gebraucht, dann hat es immer geheißen, schick mir Sie bald her, ist der Wagen bald fertig, das ist der Werkstattleiter. Ne? Also das sind alles Fragen, deren Beantwortung Sie verweigern können. Ja. Sie müssen darauf keine Antwort geben, aber wenn Sie Antwort geben, müssen Sie die Wahrheit sagen. Ich habe keine Veranlassung, die Antwort zu verweigern. Also wissen Sie denn überhaupt, dass LKWs eingesetzt worden sind, um Häftlinge von der Rampe zum Beispiel in die Gaskammern zu fahren? Ja, da nachher, du wusstest, da hat sich die Spatzen von der Decke gepfiffen. Ne? Aber wie die ganze Sache vor sich ging, da bin ich mir heute noch im Unklaren. Ja, welche LKWs wurden denn dort abgestellt? Immer dieselben oder welche Sorte war denn das? Das waren immer dieselben, die im Lager 1 oder im Lager 2 gefahren sind. die im Lager 2 gefahren sind. Jawohl. Das Lager 2 unterstand an sich auch Ihrer Fahrbereitschaft. Ja, das heißt, das unterstand nicht, sondern wir unterstanden ja der Fahrbereitschaft 1. Eins. Ja. Und die Fahrbereitschaft 1 hat auch für das Lager 2 die Wagen bereitgestellt. Jawohl, die hat, musste es ja. Ja. Und Sie haben also zum Besonderen, die waren nicht abgeordnet, sondern die Waren wurden jeden Morgen zum Dienst eingeteilt. Jawohl. Und was Sie dann taten, wussten Sie nicht. Nein. Sie haben lediglich erfahren, dass Sie auch Häftlinge zur Rampe, von der Rampe zu den Gaskammern gefahren sind. Jawohl. Mhm. Wussten Sie denn überhaupt, dass Gaskammern da waren in Birkenau? Das wusste ich nicht. Ich habe sie nie gesehen. Ich kann es nur vom Hören sagen. Ja? Wussten Sie, dass dort Menschen vergast wurden? Das heißt, später hat man es erfahren, das ist ganz klar, das kann man ja heute, das ist ja selbstverständlich. Ja, gerade weil das so selbstverständlich ist, hat es mich sehr gewundert, dass Sie bei Ihrer Vernehmung vor dem Staatsanwalt Vogel am 17.10.1961, Blatt 10.305c, gesagt haben, über den Transport von Häftlingen, insbesondere zu den Gaskammern in Birkenau, kann ich nichts sagen. Obwohl ich länger als 4 Jahre in Auschwitz tätig war, habe ich in dieser ganzen Zeit nichts davon gemerkt, dass dort Häftlinge vergast wurden. Ich hatte zwar manchmal etwas derartiges gehört, hatte aber solchen Gerüchten keinen Wert beigelegt. So ist es auch. Wir haben bisher von sämtlichen Zeugen, die vernommen worden sind, und sogar von einem Teil der Angeklagten, gesagt bekommen, der Geruch der verbrannten Menschen war so intensiv und so stark, dass jeder, der im Gelände von Auschwitz war, sofort darauf hingewiesen worden ist, dass da irgendetwas im Gange war. Ja, nun kommst du darauf an, in der Brachhalle hat man nichts gemerkt. Da war der Wald davor. Und so weiter. Wir waren ja mindestens 2 Kilometer weg davon. Nun hatten Sie doch auch Kameraden dort, und zwar solche Kameraden, die Lastwagen in die Gaskammern gefahren haben. Sollten Sie sich niemals mit den Leuten darüber unterhalten haben? Ja, nach meines Erachtens, die hatten erst einmal ihre Schweigepflicht zu verniegen und ich war Vorgesetzter zum Teil als Vorgesetzter, da haben sie mir ja nichts gesagt. Denn die mussten wissen, wenn ich Meldung mache, sind sie selbst wieder dran. Haben Sie einmal einen Fahrtbefehl gesehen, den Mulka unterschrieben hat? Nein, könnte ich mich nicht entsinnen. Ich habe an diesen Zeugen keine Fragen. Herr Gahr, haben Sie selbst mal mit dem LKW eine Fahrt von der Rampe oder von einem Bahngleis zu einem der Krematorien gemacht? Jawohl, Sie können die Antwort auf diese Frage verweigern. Ja, ich habe keinen Grund, das zu verweigern. Ich sehe nicht ein, warum. Ich kam vom Brotfahren, ich kann mich genau entsinnen, und da war Hauptsturmführer Schwarz, hat mich von der Straße weggenommen, hier, Transportfahren hier. Ich sage, wieso, wir müssen Brot fahren. Mein Begleiter hat sich aufgeregt, lieber, wer befiehlt hier, stellen Sie ihn an und da fahren Sie Transporte. Und so, ich kann mich entsinnen, kann, es war ein Holländer. Holländischer Transport, stand einer Personenwagen. Und wie ließen sich diese Transporte an? Wie sah das aus? Was haben Sie da für Fahrten gemacht? Ich bin einmal gefahren. Einmal? Einmal. Und das ging am Feldweg entlang und ging vor den Wald hier und da sind die Leute ausgestiegen, kehrt und wieder weg. Moment. So, wenn ich mal dazwischen fahren darf. Das ist mir ganz und gar nicht klar. Was heißt denn Transportfahren? Was soll denn das heißen? Ja, es ist halt nur Transporte. Was waren das für Transporte? Aktion Umsiedlung hat es geheißen. Aha, also da wissen Sie doch anscheinend von etwas, Aktion Umsiedlung. Was bedeutet denn das, Aktion Umsiedlung? Tja, was heißt Umsiedlung? Wir waren der Meinung, die Leute werden umgesiedelt, die Zigeuner, ich bin ja jeden Tag ins Lager gefahren, da waren die Zigeuner vom kleinen Kind bis zum ältesten Kreis, die saßen hier an der Baracke und haben gewartet auf was, das war uns so unklar, als wir den Leuten auch. Sie sind täglich ins Lager gefahren? Jawohl. Ja. Haben Sie da außer den Zigeunern auch andere Häftlinge gesehen? Ja. Ja. Haben Sie auch gesehen, wie die ausgesehen haben? Mein Gott, man hat, wie die ausgesehen haben, ja. Sahen die so aus, als ob sie umgesiedelt wurden? Ja, Da konnte man keinen Unterschied erkennen. Das Lager war doch so groß. Mhm. Das ist ja da ausgeschlossen. Nun, und Transporte sollten Sie fahren? Ja. Von wo nach wo? Von dem Bahngleis. Ich musste jeden Tag dreimal oder viermal drüber fahren über das Bahngleis. Dort angestellt, da standen schon verschiedene Wagen. Und bin mit weggefahren. Wo war denn das Bahngleis? Tja, zwischen Birkenau und Au und dem Hauptlager. Zwischen Birkenau und dem Hauptlager? Jawohl. Und da war ein Zug angekommen, vermutlich, ja? Stand ein Zug, ja. Ja. Und da waren Leute, die wurden aufgeladen auf ihren Wagen. Die standen, wie ich hinkam, die standen schon alle. Die standen schon. Jawohl. Und wurden die auf ihren Wagen aufgeladen? Nein, die größte Teil ging zu Fuß. Der größte Teil ging ja zu Fuß. Ja, nun, also Sie hatten ja doch schließlich die Bestimmung, Menschen zu fahren. Da muss doch jemand drauf gewesen sein, oder sind Sie mit dem leeren Wagen gefahren? Nun, die Anweisung, wir blieben im Wagen. Es waren alles Leute da, die man gar nicht gekannt hat. Es waren für mich alles fremde Leute. Mich haben mich auch die Leute gar nicht interessiert, was da Unterscharf wäre oder so. Jetzt reden Sie doch dem Teufel nicht ein Ohr ab. Ich habe Sie gefragt, ob auf Ihren Lastwagen Leute draufgeladen worden sind. Jawohl. Aha. Sind, ja. Und wo haben Sie die hingefahren? Die habe ich gefahren bis vor das Hauptau, das heißt das Lager, rechts vom Lager. Dort war noch ein Eingang Moment. Vom Wald. In das Auschwitz I-Lager oder nach Birkenau? Nach Birkenau. Nach Birkenau. Jawohl. In Birkenau war unten das Tor, nicht? Das sehen Sie ja hier an der Zeichnung. Ja. Ja. Sind Sie da hinaufgefahren? Nein, wir fuhren doch unten den Weg entlang und gingen auf die andere Seite. Rechts auf die andere Seite, wo die Eingangstüren für die einzelnen Lager waren. Jawohl. Ja. Und wie weit sind Sie da gefahren? Da konnte man nur hinfahren, man hat eine Baracke gesehen. So wie ich mich entsinnen kann, hat man eine Baracke gesehen, weil schon mehrere Wagen vor mir standen. Ich konnte mit meinen Wagen kaum kehrt machen, mehr Platz war nicht. Davon, vorm Lager abgeladen. War denn damals das Lager Birkenau schon ausgebaut? Wann war denn das? Nein, das war schon 42, Anfang, wollen wir sagen, die Zeit kann ich nicht genau bestimmen. Es war 42, Spätsommer oder... Waren damals schon die vier Krematorien gebaut? Tja, das weiß ich nicht, wenn die gebaut worden sind. Jedenfalls damals war noch keines. War keines so, gebaut? War mir nichts bekannt von einem Krematorium. Nichts bekannt. Und wo haben Sie denn die Leute nun hingefahren? Die sind dort alle abgestiegen, da stand alles voll Menschen. Waren da zwei Bauernhäuser? Nee, kann ich mich nicht entsinnen, da war kein Haus. Da war nur eine Straße hin, das war Feldweg und vorne war ein kleiner Platz. Das heißt, war sowieso nur Kiesplatz, da konnte man gerade kehrt machen mit dem Wagen. Ja, und da haben Sie die Leute abgeladen? Abgeladen, ja. Und dann? Wieder weg. Und was haben die Leute gemacht? Tja, die sind ins Lager wahrscheinlich. Ich denke, Sie haben sie außerhalb des Lagers gefahren. Ja, außerhalb vom Lager. Wahrscheinlich sind die ins Lager dann rein. Ja, warum werden die Leute aber erst außerhalb des Lagers gefahren, damit sie nachher wieder ins Lager hineingehen? Ja, das ist ja doch 1,5 Kilometer von dem Bahngleis bis dorthin, wo wir gefahren haben. Ich rechne 1000 Meter bis 1500 Meter werden sie sein. Wer laufen will, konnte laufen. Wahrscheinlich, weil viele gelaufen sind und die anderen haben aufgeladen, was nicht laufen wollte. Naja. Die wurden verladen. Ich habe keine Hoffnung, dass wir da was... Noch eine Frage. Bitte? Was fuhren Sie für einen LKW? Renault, großen, 6 Tonnen Franzosen. Ja, welche Nummer hatte der? Die weiß ich nicht mehr. Wissen Sie nicht mehr? Nein, die weiß ich mir bestimmt nicht mehr. Und als Sie nach Dessau fuhren, fuhren Sie auch mit dem Renault? Ja, ich hatte nie einen anderen Wagen gefahren. Nie einen anderen Wagen? Jawohl, das ist ein schwerer Wagen. Hatte der vielleicht die Nummer 16.277 gehabt? Ja, kann ich mich nicht entsinnen. Können Sie sich nicht entsinnen? Nein, da kann ich mich nicht entsinnen. Ja. Und als Sie nach Dessau fuhren, hatten Sie da außer dem Fahrbefehl noch einen weiteren Befehl für die Fahrt bei Ihren Fahrtpapieren? Nein. Sie fuhren doch außerhalb des Generalkommandos. Sie fuhren doch durch halb Deutschland. Ja. Hatten Sie nur einen ganz gewöhnlichen Fahrbefehl? Ja, ich habe Ihren Fahrbefehl nicht in die Hand bekommen. Ich weiß ja nicht, wie... Den haben Sie gar nicht in die Hand gekriegt? Nee, der hat die Papiere gehabt und... Sie hatten noch ein Fahrtenbuch. Ein Fahrtenbuch, jawohl. Ja, und nach Ihrer Dienstanweisung hatten Sie, wenn Sie außerhalb der großen Postenkette fuhren, im Fahrtenbuch zunächst einmal die Abfahrt mit dem Kilometerstand einzutragen. Ja. Stimmt das? Das stimmt, genau. Ja, da hatten Sie einen Fahrbefehl daneben zu liegen, mussten von dem Begleiter sich das abzeichnen lassen, Beginn der Fahrt und Ende der Fahrt. Ja. Ja. Sie waren ja doch nachher praktisch in der Prager Halle Hallenmeister. So ein Mittelding zwischen Schirmeister und Spieß. Ja, nun. Ja, und dann mussten Sie also die Bestimmungen doch kennen. In der Prahalle hatte ich mit den Abmeldungen und Anmelden gar nichts zu tun. Nichts zu tun. Überhaupt aber wie nichts. Sie Fahrer waren, hatten Sie damit zu tun. Als ich Fahrer war, jawohl. Ja. Und als Sie nur nach Dessau fuhren. Ja. Wenn Sie nun unterwegs von der Streife angehalten worden wären, dann mussten Sie doch die Papiere zeigen. Ja, die Papiere, ich hatte Ihnen Fahrbefehl. Das war eine, also hatten Sie einen Fahrbefehl? Diese Gräse. Ich kann mich Sie noch sagten nämlich eben gerade, Sie hätten nicht dabei gehabt. Ja, einen weiteren Fahrbefehl kann nur ich nicht. Nur den Fahrbefehl? Ich hatte der war von Höss unterschrieben? Der war von Höss unterschrieben. Von einem weiteren Fahrbefehl weiß ich nichts. Und was stand als Auftrag auf dem Fahrbefehl? Was für ein Auftrag stand da drauf? Ja, ich kann mir so viel ich mich entsinnen kann, Materialtransport, wie es immer drauf stand. Transport von Materialien. Transport von Material? Jawohl. Und Begleiter war ein Oberscharführer, sagen Sie? Ja, oder Hauptscharführer, da kann ich mich nicht festlegen. Von welcher Dienststelle war der im Lager? Von der Verwaltung. Von der Verwaltung? Ja. Danke. Herr Staatsanwalt. Wenn Sie davon sprechen, dass auf diesem Fahrbefehl Transport von Material stand, wenn ich Ihnen vorhalte, stand darauf Transport von Material für die Judenumsiedlung. Kann das richtig sein? Nein, das kann nicht richtig sein, denn damals gab es doch gar keine Umsiedlung. Nein, also mir war jedenfalls überhaupt nichts bekannt von einer Umsiedlung. Was machen Sie sich, wann haben Sie sich denn das erste Mal Gedanken darüber gemacht, was möglicherweise in den Kisten war? Da habe ich mir nie Gedanken gemacht, Herr Rieber, und zwar, weil ich ja nie wusste, was drin sein konnte. Wer hat sich als Fahrer schon Gedanken gemacht, was ich pro Tag befährte? Niemand. Was meinen Sie denn heute? Ja, heute kann ich auch nichts entscheiden, weil ich ja nicht weiß, was in den Kisten drin war. Was meinen Sie denn, wenn Sie es nicht wissen? Das kann es Zyklon B gewesen sein? Das kann Zyklon B gewesen sein, das kann Lausepulver gewesen sein oder sonst was. Ich weiß es nicht. Ja. Sie sagten, dass Sie mit Ihrem Lastkraftwagen einmal auf Befehl von dem Herrn Schurz Menschen aus einem Transport zu dem Lager Birkenau gefahren haben. Ja. Sie sagten, dass es sich um holländische Juden handelte. Ja. Sie sagten, das sei einmal geschehen. Ist es nicht richtig, dass Sie solche Fahrt dreimal gemacht haben? Ja, das streite ich doch gar nicht ab. Warum sagen Sie es denn nicht? Sie sagen, Sie hätten es nur einmal gemacht. Ja, da ist ja gar nicht, war ja gar nicht die Rede bis jetzt. Sie sollen doch hier auch nichts verschweigen, Herr Gahr. Also Sie sind dreimal gefahren, ja? Ja. Stehen Sie auf dem Standpunkt, dass Sie nach allem besonders gefragt werden müssen? Ja. Na, dann will ich Sie weiterfragen. Was waren es dann, wie ist es denn beim zweiten Mal gewesen? Da war es dasselbe. War das am selben Tag? Nein, das war, ich konnte nur meine Waren nur haben, wenn ich frei war, wenn ich beladen war, wollen wir sagen, mit Brot und so weiter, konnten sie mir nicht wegnehmen. Nur wenn ich leer war, das war am Anfang so, da haben sie eben jeden Wagen weggenommen, den sie gerade auf der Strecke geschnappt haben. Und war das an derselben Rampe? Das war an derselben Rampe. Und was waren das für Leute? Das war wieder Transport. Waren das holländische Juden? Ich glaube, zwei Holländer, so kann schon möglich sein. Und wo haben Sie das zweite Mal die Leute hingefahren? Genau dasselbe wieder, unten an der Bahn entlang und dann links hoch bis vor den Wald und dort sind sie ausgestiegen. Ist es noch ein drittes Mal passiert? Ja. Was waren das für Leute? Dasselbe. Waren das französische Juden? Ja, ein Waggon. Ich konnte, sehen Sie, das ist doch nicht dasselbe. Das eine Mal sind es holländische Juden und jetzt das sind... Ich habe nur... Aber was ich an der Waggon gelesen habe, ob die Leute auch da waren. Also an der Waggon stand doch immer angeschrieben, da hat man es gelesen. Ja, was stand denn da? Ja, da stand von Holland, holländischer Transport, ne, und Französisch. Was stand da wörtlich holländischer Transport? Nein, da stand nur, die Waggons, die sind doch bezeichnet Paris oder ja. Nazi. Sie meinen die amtliche Aufschrift auf den Waggons? Amtliche Aufschrift, dort habe ich gelesen. Und da war das dritte Mal, waren das französische Jawohl. Waggons? Das waren keine Waggons, sondern das waren Personenwagen. Ja, und das hat sich genauso abgespielt wie die beiden ersten. Jawohl. Ja. Und dann sagten Sie, Sie sind täglich in das Zigeunerlager gekommen. Das heißt nicht Zigeunerlager, sondern ich bin jeden Tag ins Magazin gefahren. Das ist die zweite Baracke von hier, vom Haupteingang. Und wieso wie in Iber war das Zigeunerlager? Ich konnte jeden Tag die beobachten. Beim Abladen hatte ich immer eine Stunde Zeit. Sehen Sie mal, Herr Gahr. Hier ist dieser Eingang, wo das Bahngleis durchging. Haben Sie das mal gesehen? Nein, das habe ich nie gesehen. Das haben Sie nie gesehen. Nie. Welcher Zeit war denn das, wo Sie da hingefahren sind? Das war bis 42, also Ende 42. Bis 42, keine Frage. Habe ich nie gesehen. Das ist mir vollständig neu, das Bahngleis. Haben Sie niemals einen Fernspruch mitbekommen, bei dem der Chef des Zentralamts genehmigt hat, für einen LKW nach Dessau zur Abholung von Material für Sonderbehandlung? Nein. Auf diesen Fernschreiben stand drauf, Fahrgenehmigung zum Kraftfahrer mitzugeben. Nein, habe ich nie von einem Fernschreiben gehört. Und was auf Ihrem Fahrbefehl als Grund Ihrer Reise drauf stand, wissen Sie nicht mehr? Das kann ich mir im besten Willen nicht mehr sagen. Das sind jetzt 23 Jahre her. Ich habe jeden Tag Fahrbefehle als Fuhrunternehmer, also da müsste ich ja... Ja, und diese Fahrbefehle hat all der Kommandant persönlich unterschrieben? Jawohl, was ich hatte, die Fahrbefehle, die waren unten mit Hess unterzeichnet, das weiß ich genau. Herr Rechtsanwalt-Ormond. Keine Frage, danke. Herr Rabe-Schrott. Herr Rechtsanwalt-Eggert. Keine. Ich dachte, Sie hätten Wert darauf gelegt, dass dieser Zeuge vernommen würde. So ist mir jedenfalls gesagt worden. Ich hatte ihn nicht benannt, Herr Direktor. Nein, benannt worden ist der Zeuge von der Staatsanwaltschaft. Ja. Und nachdem die Staatsanwaltschaft gewusst hat, was der Zeuge im Ermittlungsverfahren gesagt hatte, haben wir ja das Recht, uns diese Aussage im Ermittlungsverfahren auch noch bestätigen zu lassen. Selbstverständlich, Herr Rechtsanwalt. Da diese Aussage aber nach meinem Dafürhalten nicht sehr ergiebig war, hatte ich angeregt, wir wollten auf diesen Zeugen verzichten. Und da ist mir gesagt worden, Sie würden nicht verzichten. Ich hatte gar keine Gelegenheit, eine Erklärung abzugeben, weil ja auch der Herr Vertreter der Anklage nichts erklärt hatte. Ja. Was werden bezüglich der Beeidigung für Anträge gestellt? Ich beantrage den Zeugen gemäß 60 Ziffer 3 unbeeidigt. Schließ mich an, ebenfalls. Kein Antrag. Kein Antrag. Unbeeidigt. Es ergeht Beschluss, der Zeuge bleibt gemäß § 60 Ziffer 3 der Strafprozessordnung unbeeidigt, da der Verdacht besteht, dass er sich an den Taten, die den Angeklagten zur Last gelegt werden, beteiligt hat. Gegen die Entlassung